Oh. Hallo? Hallo? Ey, Digga, dein Telefon raus, voll ab. Hör dich nicht. Dein Telefon rauscht. Mein? Ja, das ist deins. Ja, jetzt nicht mehr. Du bist voll leise. Hä? Bist du der Hund? Ja. Du? Boah, alter Schwede, was bei dir? Wohnst du bei einer Baustelle oder was? Wer ist denn da? Hallo. Hallo. Hallo, hörst du mich jetzt? Ja. Gut, pass mal auf. Ja. Ich will für dich was singen. Was? Ich will für dich was singen. Du willst mir was vorsingen? Ja. Okay, dann stell dich erstmal vor, okay? Ich bin der Markus und ich bin 6 Jahre alt. 6 Jahre alt? Ja. Und du willst für mich was singen? Ja. Oh, süß. Ja. Süß. Darf ich mal? Ja, klar. Das ist so richtig jetzt Jam und so. Humster, he is. Humster, he is. Ja, yeah, Humster, he is. Komm, mach mit. Yeah. Humps, Humps, Humps. Digga, ja? So ein cooler Typ wie du hat doch bestimmt eine Alte, oder? Logisch. Ja? Ja. Mit 6 Jahren? Ja. Biene, die ist auch. Und ist man mit 6 Jahren schon am Rumpimpern? Ja, so ein bisschen. Ja? Okay, Markus. Das ist aber süß, Mensch. Du, ich wollte sagen, ich finde dich voll cool auf dem Stream. Ja? Ja. Danke. Ich bin ein ganz großer Fan von dir. Ja. Du? Ja. Ich habe sogar die Free Free Vorcrew aufgemacht. Was hast du aufgemacht? Die Free Free Vorcrew. Das ist jetzt eine Fan-Crew für dich. Hast du eine 331 Crew? Nein, vor. Free Free 4! Achso, 334 Crew! Ja! Achso, und dann? Ja, und wir sind jetzt so die Fans von dir! Achso, und ihr wollt mich dann beschützen, wenn es Schläge gibt, oder was? Ja! In welchem Alter seid ihr denn? Ja, meine Freunde sind so bis 8. Achso, und in welchem Behindertenverein seid ihr? Bitte? Ich meine, in welchem Heim seid ihr? Wieso Heim? Ja, weiß ja nicht! Ich wohne bei meiner Mami! Warum redest du so komisch? Weil ich doch erst 6 Jahre alt bin. Was? Ich bin erst 6. Ja, aber mit 6 habe ich trotzdem nicht so geredet. Ja, das, ich bin ja im Stimmbruch schon. Ja, hast du. Okay. Okay. Alles klar. Du hast eine fette Show, mach weiter. Danke. Ach, und du hast schon mit 6 Jahren Internet? Free 4, wir haben auch einen Channel. Raute Free 4. Ey. Mal gucken, welcher Idiot jetzt joint. Ey, sag mal. Ja? Sag mal ganz ehrlich, und du bist schon im Internet oder was? Ja. Mit 6 Jahren? Ja. Und schon auf Livecams und Sauna.de und so? Ja, ich spiele Counter-Strike. Echt? Ja. Heftig, Mann. Du bist. Das macht dich doch verdorben mit deinen 6 Jahren. Wie kommst du denn mit den Leuten aus deiner Klasse klar, wenn du 6 Jahre alt bist? Die sind doch auch 6. Hä? Die sind doch auch 6 in meiner, ja, Klasse. So, okay. Alles klar dann, Markus. Ja, Hums. Ich hoffe, wir telefonieren nochmal und deine Crew bleibt erhalten. Alles klar. Ne? Machst mir den Inder? Den mach ich dir gerne. Juhu! Okay. Cool. Da rein denn, ne? Ja. Ciao. Ciao. Oh Mann, was gibt es für Leute ohne